Telekom Fernsprecher Hasenheide Höhe Restaurant Massaniello an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein angekettetes Hinweisschild der Firma Ingrid Harmonie Salon. Dort steht: Ich fühle mich wohl. Dann ist dort eine blonde strahlende Frau abgebildet mit weißen Zähnen, rot bemaltem Mund und so weiter. Und da unten drunter steht, also oben drüber, ich fühle mich wohl, und da unten drunter, nach meinem Besuch in Ingrids Harmoniesalon. Auf der Rückseite dieses Hinweisschildes ist dann das Repertoire aufgelistet. Dort steht nochmal Ingrids Harmoniesalon, 100 Meter links, bei mir schneiden Sie gut ab. Waschen, schneiden, föhnen, waschen, legen, Trockenhaarschnitt, Dauerwelle komplett, frisieren, hochstecken, Koloration, je nach Haarlänge, Haubensträhnen, Foliensträhnen, tönen. Dann gibt es noch ein Herren-Superangebot, waschen, schneiden, föhnen für 13 Euro, sowie den berühmt-berüchtigten Trockenhaarschnitt für Kinder, einmal für 11 Euro und Kinder bis 15 Jahre, bis Kinnlänge 7 Euro. Ja, ansonsten hier in der Hasenheide, außer einer etwas stürmischen Witterung, die hier das Laub von den Bäumen holt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.